Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. I think in many churches, how they're organized, there has been a clear structure of power. Überlege, wie viele Gemeinden organisiert sind. Da gibt es eine klare Machtstruktur. I believe this should not be so. Ich glaube nicht, dass es so sein sollte. No. I remember when I was in Bible school. Ich erinnere mich, als ich in der Bibelschule war. And it was in 82. 1982. And everything was ridiculously religious. Alles war lächerlich religiös. But then actually towards the middle of 82 or towards the end. Dann Mitte 82 oder gegen Ende des Jahres. There was a really beautiful move of the Spirit. Gab es eine schöne Bewegung des Geistes. Then God used some man of God to break this religious structure. Gott benutzte Männer Gottes, um diese religiöse Struktur zu durchbrechen. And in a church that I was very, very familiar with. In einer Gemeinde, mit der ich sehr vertraut war. You know, there was the wife of one of the pastors playing the organ every Sunday. Spielte die Frau eines Pastors jeden Sonntag Orgel. Yeah. In those days, the organ was like, it was the holy thing not to be touched. Damals war die Orgel das heilige Ding, das nicht berührt werden durfte. You know, electric guitars and drums and stuff like this in church was all of the devil. Elektrische Gitarren, Schlagzeug und all diese Dinge in der Gemeinde, das war alles vom Teufel. You know, and there was a move of God, the young people were powerfully touched. And they wanted to have a whole band to praise Jesus with. In dieser Bewegung Gottes waren die jungen Menschen so mächtig berührt und sie wollten eine Band haben, um Jesus anbeten zu können. You know, and you know, there was such a fight. Es gab so einen heftigen Streit. Because the wife of the pastor refused to let go of the organ. Die Frau des Pastors weigerte sich, die Orgel loszulassen. It got so bad that it almost split the church. Es wurde so schlimm, dass sich beinahe die Kirche spaltete. You know, I thought, what the heck? It's just an instrument. Was soll das? Es ist doch nur ein Instrument, dachte ich. You know, her heart was revealed. Ihr Herz wurde offengelegt. It was not about the instrument, neither was it about praising God. Es ging weder um die Instrumente noch darum, Gott anzubeten. It was about having power. Es ging darum, Macht zu haben. So look what happened. Schau, was passierte. What happened is, this woman was the only one on the stage controlling the music. Diese Frau war die einzige auf der Bühne, die die Musik kontrollierte. And that is the incredible thing. Und das ist das Unglaubliche daran. When it suddenly came to the place where she might have lost some power, she could so upset. Als sie fast die Macht verlor, war sie darüber so sehr verärgert. I've seen so many fights for power among Christians. Unter Christen habe ich so viele Machtkämpfe gesehen. Now, I understand that this is how the world functions. Ich verstehe, dass die Welt so funktioniert. You know, man without Christ loves to exercise authority over his fellow man. Menschen ohne Christus lieben es, über ihre Mitmenschen Macht auszuüben. Think about this. This is a very normal thing. Denk darüber nach. Das ist ganz normal. Anybody für jeden who is in this world, der in dieser Welt ist, it's the most normal thing. This is how the world is run. Ist das ganz normal? So wird die Welt gesteuert. But that's not supposed to be in the kingdom. Aber im Königreich sollte es nicht so sein. Jesus told his disciples in Matthew chapter 20. Jesus sagte seinen Jüngern in Matthäus 20. He said in verse 25, you know that the rulers of the Gentiles, they lord it over them. Vers 25, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten and the high official exercise authority over them. Und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. But then he said, not so shall it be with you. Dann sagte er, so soll es nicht sein unter euch. You know, Jesus said, listen, that's how this world is run. Jesus sagte, hört zu, so wird die Welt regiert. This world is the most normal thing that it's run by the love of power. Es ist das Normalste, dass diese Welt von der Liebe zur Macht regiert wird. You know, and Jesus never said that it's not supposed to be like this in the world. In fact, he said that's how the world is. Jesus sagte nie, dass es so in der Welt nicht sein sollte. Er sagte tatsächlich, dass es so in der Welt ist. What he said is, among you it shall not be like this. Was er sagte ist, so soll es nicht sein unter euch. Think about it. Überlege mal. Among us Christians, we shall not exercise authority or love power. Over other people. Unter uns Christen sollten wir nicht Autorität über andere Menschen ausüben oder die Macht lieben. Let me explain how I believe the kingdom is supposed to work. Lass mich erklären, wie ich glaube, dass das Königreich geführt werden sollte. We exercise power and authority over the devil. Wir üben Macht und Autorität über den Teufel aus. And we serve the people. Und wir dienen den Menschen. There's a huge difference. Das ist ein riesiger Unterschied. We don't rule with authority, but with serving. Wir regieren nicht mit Autorität, wir herrschen, indem wir dienen. You know, think about it. The natural man, he likes to dominate everybody around. Überlege, der natürliche Mensch liebt es, alle um sich herum zu dominieren. But what's the problem with this? Wo liegt das Problem? The problem is this feeds pride. Das Problem ist, dass dies den Hochmut füttert. So the more you climb up the ladder of power, the more proud you become. Je weiter du die Leiter der Macht nach oben steigst, desto hochmütiger wirst du. You know why? Weißt du warum? Because you have now taken authority from the one to whom it belongs, Jesus. Du hast jetzt die Autorität von dem weggenommen, dem sie gehört. Jesus. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. Jesus said, all authority is given unto me, therefore you go. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet. Jesus is the source of all authority. Jesus ist die Quelle von jeder Autorität. That's why in the kingdom we only have true spiritual authority. Deswegen haben wir im Königreich nur wahre geistige Autorität. If our lives are surrendered to the authority of Jesus. Wenn unsere Leben der Autorität Jesu hingegeben sind. Think about it. Denk darüber nach. So if we are trying to exercise authority and we are not surrendered to his lordship. Wenn wir versuchen, Autorität auszuüben und wir nicht seine Herrschaft hingegeben sind. We are actually usurping, robbing authority. Missbrauchen wir geraubte Autorität. Now when Jesus said everything, all the authority is given to me, that means you don't have any. Wenn Jesus sagt, dass alles, jede Autorität ihm gegeben ist, dann bedeutet es, dass du keine hast. If he is all, that means there's none left. Wenn er alle hat, bedeutet es, dass keine übrig ist. So when we go to preach the gospel, we don't go in our authority, we go in his. Wenn wir gehen und das Evangelium predigen, dann tun wir dies nicht in unserer Autorität, wir tun es in seiner Autorität. But his authority is only released as we are under authority. Seine Autorität wird nur freigesetzt, wenn wir unter Autorität stehen. So we must really fight this desire of love of power. Wir müssen dieses Verlangen nach Liebe zur Macht wirklich bekämpfen. Because all it does is cause pride and a lot of damage. Denn alles, was es verursacht, ist Hochmut und viel Schaden. See you tomorrow. Bis morgen.